Minchen und ihr Kaninchen. Zum Weihnachtsfest bekam klein Minchen, nein Kinder, denkt bloß welch ein Spaß, ein Märchenbuch und ein Kaninchen, um das sie Püppchen ganz vergaß. Ach, das hat stets so steif gesessen, auf seinem Platze still und stumm. Ihr liebes Nuckelchen indessen läuft lustig in der Stube rum. Nun aber möchte Minchen gerne zugleich sich freuen mit Buch und Tier. Drum sagt sie, komm mein Nuckchen lerne und lies dann aus dem Buch mit mir. Sieh in dem Buch, mein Nuckelhäschen, steht was vom Vetter Feldhas drin. Doch Nuckel nuckelt mit dem Näschen, dann läuft's zu seinem Futter hin. Ja, ja, es ist recht zum Betrüben, was man auch hieraus wieder sieht. Es hat solch Tier auf Kraut und Rüben mehr denn auf Märchenappetit.